Hello and a wonderful good morning. Hallo und einen wundervollen guten Morgen. Look at this. Schau dir das an. We read three words and needed a whole 8.5 minutes to talk about it. Zwei Worte und wir haben 8.5 Minuten darüber geredet. We didn't even touch the verse. Und waren noch nicht mal beim eigentlichen Vers. So, my beloved ones, don't ever limit your joy or fail to rejoice in the wonderful experience of knowing our Lord Jesus. Also, meine Geliebten, begrenzt niemals eure Freude oder versäumt es, euch an der wunderbaren Erfahrung zu erfreuen, unseren Herrn Jesus zu kennen. I tell you why I like how the Passion translates this. Ich sage dir, warum ich es mag, wie die Passion das ausdrückt. Because, you know, most Bibles like the New King James simply says rejoice in the Lord. Die meisten Übersetzungen sagen einfach, freut euch im Herrn. But it's true that he actually said rejoice in the Lord. Es stimmt, dass Paulus sagte, freut euch im Herrn. But you know, I found that rejoicing the Lord, many people don't even understand what it means. Aber ich habe gemerkt, dass viele gar nicht wissen, was das bedeutet. Oh yes, I will rejoice in the Lord. Hey, what does it mean again? Ja, klar, ich freue mich im Herrn. Was heißt das nochmal? So Paul explains it. Also erklärt Paulus es. You do not limit your joy or you don't stop to rejoice. Limitiere deine Freude nicht oder höre nicht auf, dich an der Erfahrung zu erfreuen. In the wonderful experience of knowing our Lord Jesus. Dass du unseren Herrn Jesus kennst. And I've talked enough about joy and rejoicing. Und ich habe genug über Freude und sich freuen gesprochen. But we always need to be reminded. Aber wir müssen immer wieder erinnert werden, that the only true source of our joy must be our wonderful experience to know Jesus. Dass die einzige Quelle unserer Freude die Erfahrung sein muss, unseren Herrn Jesus zu kennen. Every single other joy is temporary. Jede andere Freude ist vorübergehend. This joy is not temporary, it's permanent. Doch diese Freude ist nicht temporär, sondern permanent. And now listen, I have a really, really great thought for you. Hör zu, ich habe einen wirklich genialen Gedanken für dich. The better you get to know Jesus, the deeper your joy in life will be. Je besser du Jesus kennenlernst, desto größer wird deine Freude im Leben sein. Once you understand that Paul said, sobald du verstehst, dass Paulus sagte, don't stop to rejoice. Hört nicht auf, euch zu freuen. In the experience of knowing him. An der wunderbaren Erfahrung, ihn zu kennen. Then you understand, the better you know him, the more you will rejoice. Dann verstehst du, dass, je besser du ihn kennst, desto mehr wirst du dich freuen. One day we will know him so well, eines Tages werden wir ihn so gut kennen, that our hearts cannot sustain anymore that powerful emotion of joy. It will stop and we will be with him forever. Dass unser Herz diese starke Emotion der Freude nicht mehr aushalten kann. Es wird aufhören zu schlagen und wir werden für immer bei ihm sein. If I cannot die as a martyr, then that's the way I would die. Wenn ich nicht als Märtyrer sterbe, wird es auf diese Art sein. The deep joy of knowing my Jesus just stops my heart because my heart says sorry, that's too much for me. Dass die tiefe Freude darüber, meinen Jesus zu kennen, mein Herz anhalten wird, weil es sagt, sorry, das ist zu viel für mich. So if you don't experience joy, get to know Jesus. Wenn du also keine Freude erlebst, dann lerne Jesus kennen. Reject religion, throw it out of your life. Lehne Religion ab und schmeiß sie aus deinem Herzen. Learn to hate religion. Lerne Religion zu hassen. Love people but hate religion. Liebe Menschen, aber hasse Religion. Once you learn to live like this, you will find out that there are joys that are deeper than you can ever imagine. Wenn du lernst so zu leben, wirst du entdecken, dass es Freuden gibt, die tiefer sind, als du dir jemals vorstellen kannst. Now look what he says then. Schau, was er dann sagt. I don't mind repeating what I've already written to you. Es macht mir nichts aus, zu wiederholen, was ich euch bereits geschrieben habe. Because it protects you. Denn es schützt euch. Listen. Hör zu. I will keep repeating what Jesus did for the new covenant until the end of my life. Ich werde bis zum Ende meines Lebens wiederholen, was Jesus durch den neuen Bund getan hat. I am not going to stop talking about it. Ich werde nicht aufhören, darüber zu reden. You know why? Weißt du warum? It protects you. Es schützt dich. So, you know, we have to remind ourselves so many times of truth that we've already experienced and learned. Wir müssen uns immer wieder an Wahrheiten erinnern, die wir bereits erlebt und gelernt haben. Many, many times God spoke to me through Galatians chapter 5, verse 1. Schon oft hat Gott durch Galater 5 Vers 1 zu mir gesprochen. For freedom Christ has set you free. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Stand firm in it. Bleibt standhaft darin. Do you know, when I think of so many Christians that I know, wenn ich an viele Christen denke, die ich kenne, that have learned so many things from God and even experienced a lot of things with God, die so viel von Gott gelernt und sogar mit ihm erlebt haben, and now you see them years later and they've all thrown it away, or they've all lost it. Und Jahre später haben sie das alles weggeworfen oder verloren. So this makes me so sad. Das macht mich so traurig. It doesn't matter your revelation today, neither does it matter what you've experienced today. Es ist egal, welche Offenbarung oder Erfahrung du heute hast. What matters is that you walk it out in your everyday life. Es kommt darauf an, dass du sie täglich anwendest. That you learn that this truth have to be a daily lifestyle. Dass du lernst, dass diese Wahrheiten ein täglicher Lebensstil werden müssen. So for this purpose we have to be keep reminded. Aus diesem Grund musst du weiterhin erinnert werden. And Paul says, I don't mind repeating it. Und Paulus sagt, mir macht es nichts aus, es zu wiederholen. So it's very interesting. Es ist sehr interessant. Look, we only have one epistle to the Philippians. Wir haben nur einen Brief an die Philipper. But obviously Paul wrote another one. Aber offensichtlich schrieb Paulus einen weiteren. He literally says, for me to write the same things to you. Denn er sagt, was ich euch bereits geschrieben habe, you know, to repeat the things that I have already written to you. Zu wiederholen, was ich euch bereits geschrieben habe. So that's not the first letter that Paul wrote to them. Das ist also nicht der erste Brief, den Paulus ihnen schrieb. So we don't know where the other one is. Wir wissen nicht, wo der andere ist. And we don't have to worry about it. Und müssen uns darüber auch keine Gedanken machen. But obviously Paul understood that there are truths that have to be repeated over and over and over again. Aber offensichtlich hatte Paulus verstanden, dass es Wahrheiten gibt, die immer und immer wiederholt werden müssen. It protects the people of God. Das schützt das Volk Gottes. And I wonder, why is it like this? Und ich fragte mich, warum das so ist. But you know, once I began to understand the heart, doch als ich anfing, das Herz zu verstehen, I had a clear understanding why this is so important. Bekam ich eine klare Vorstellung davon, warum es so wichtig ist. Because to hear a truth once might be exciting for you if it's a new revelation. Denn einmal eine Wahrheit zu hören, mag dich begeistern, wenn es eine neue Offenbarung ist. You might jump for joy when you first hear the new covenant. Vielleicht hüpfst du vor Freude, wenn du zum ersten Mal vom neuen Bund hörst. But until the truth is written on your heart, it's not really going to help you so much. Doch solange diese Wahrheit nicht auf dein Herz geschrieben ist, wird sie dir nicht viel nützen. So Paul said, I need to repeat it, but I tell you what you need to do. Paulus sagt also, ich muss es wiederholen, aber ich erkläre euch auch, was ihr tun müsst. You need to repeatedly grab this truth and meditate them and put them on your heart. Ihr müsst es wiederholt ergreifen, darüber meditieren und es auf euer Herz schreiben. This will be protection for you. Das wird ein Schutz für euch sein. So grab what God spoke to you. Also ergreife, was Gott dir gesagt hat. Spend every day time in His presence. Verbringe jeden Tag Zeit in seiner Gegenwart. And write this truth on your heart until they become a habit and a part of your life. Und schreibe diese Wahrheiten auf dein Herz, bis sie zur Gewohnheit und zu einem Teil deines Lebens werden. That will protect you. Das wird dich schützen.